Selbstbesinnung mit Getränken. Selbst mein Schwanz fängt an zu denken. Kater, Katharsis und Rausch unter der tätowierten Haut. Ich kann mich selbst nicht riechen, muss langsam aus der Flasche kriechen. Ich schrei allein mein Elend in die Nacht. Das, was nervt, das, was schmerzt, wird jetzt weggelacht. Ich will handeln, wenn faule träumen, schweigen, wenn andere reden. Wissen, wenn andere glauben, hab keine Angst mehr vor dem Glück im Leben. We'll be right back.